Rindel, Rindel, rein, wer spürig ist, der schlinge sich ein, wer Sorgen hat, der lass sie daheim. Wie glücklich er ist, bei Hänsel hast ja keins, so suche dir eins. Mein liebes Liebchen, das ist was Feins, Joche, Joche. Rindel, Rindel, rein, ei Gretchen, was stehst du denn so allein? Guckst doch hinüber zum Hänselein. Und ist doch der Mai so grün, und die Lüfte ist in den Zehn, ei, sieht doch den dummen Hans, ihr rennet und tanzt, ihr sucht ein Liebchen, Joche, ihr fand's, Joche, Joche, Joche, Joche. Ringel, Ringel, rein, Ringel, rein, Ringel.